Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, Aufnahme läuft. 1-1, Test, Test. Oh, der Carsten ist auch da. Hallöchen. Juhu. Hi. Okay, so. Christian, jetzt kannst du beginnen. Aufnahme funktioniert. Wunderbar. 20:44 Uhr. Wir beginnen tatsächlich mit unserer heutigen Landesvorstandssitzung. Wir haben tatsächlich auch einen Versammlungsleiter, das bin heute mal ich, der Christian, und wir haben eine Protokollantin, das ist die Britta ausnahmsweise mal, und wir haben auch ein Pad, das ist bekannt gegeben hier im Chat, in dem wir hier noch arbeiten, also nicht, wir arbeiten nicht im Chat, sondern im Pad, und anwesend sind Ali, Carsten, Maya, Paki, Sasa und ich. Entschuldigt, abwesend sind Steffi, Daniel und Jens, und damit gibt es auch niemanden, der unentschuldigt fehlen könnte. Ich stelle damit die Beschlussfähigkeit fest und wir kommen zum Protokoll der letzten Sitzung, das sich hoffentlich alle soweit durchgelesen haben. Und ich frage kurz ab, ob wir das so abnehmen wollen. Ali? Ich enthalte mich, weil ich nicht mit dabei war. Du Schlingel, Carsten? Ja. Maya? Ja. Paki. Okay, Paki, vielleicht später. Sasa. Dafür, der Paki hat zwischendurch Verbindungsprobleme, schreibt er gerade. Ja, das war schon gerade irgendwie auch so und hat er auch schon geschrieben. Ja, tut mir leid. Ich versuche irgendwie immer wieder reinzukommen. Dann. Ja, hattest du ihm zugestimmt jetzt? Ja, ne? Wem? Ich bin noch nicht im Pad. Okay, es geht auch nur um das letzte Protokoll. Ja, das hatte ich gestern oder vorgestern gelesen, ist okay. Wunderbar, dann bitte ich die einzelnen Vorstandsmitglieder, ihre Berichte noch einzutragen bei Zeiten. Die werden wohl nachgereicht. Habe ich. Christian, du bist auch dafür, oder? Entschuldigung, ja. Britta, die Tätigkeitsberichte, können wir dir dann zukommen lassen, dass du die nur noch mit einpflegst, oder wie machen wir's? Ja, könnt ihr machen. Supi, danke. Okay, dann gucken wir mal. Da haben wir so ein bisschen was in der Wiedervorlage. Als erstes den Antrag mit der Nummer 80669, Rechnung Absperrung, Parkplatzbereich AV Pampa. Da hätte uns Steffi was zu sagen können, oder Claudia, oder? Ist das nicht so, dass Steffi uns angeboten hat, dass wir sie bei Fragen direkt anrufen können, wenn es wichtig wird? Und ich halte das mittlerweile für sehr wichtig, weil wir das seit Wochen schon vor uns herschieben. Mag da mal wer telefonieren? 5 Minuten online und direkt die Steffi kontaktiert. Hast du oder? Ich hab nicht, ne. So, okay. Kann einer von euch den Link ins C packen? Wenn ich das mache, schmiert man das Mumble immer ab. Welchen Link meinst du? Vom Vorstandspad? Vom Pad. Jetzt vom Protokollpad. Da? Ja, aber oben ins C vom Baum. Ach so, Moment. Nur mal kurz eine praktische Frage. Die Diskussion, wenn da jetzt noch eine zu kommt, schreibe ich die dann da drunter oder wo kommt das dann hin? Würde ich machen, ja. Ja. So, ist jetzt oben im Kommentarfeld drin. Supi, danke. So, der Alex bittet darum, dass man ihm Bescheid sagen möge, wenn er dran ist. Ja, vielleicht denkt da der eine oder andere mit dran. Ja, ich muss den Overdrive auch schon dran erinnern. Ja, den Claire auch. Cool, machen wir jetzt seit neuestem Erinnerungsservice für jeden. Ich ja, weiß auch nicht, aber heute sind es so viele Anträge. Los, wir machen mal weiter. Okay. Okay, wollen wir das mit Steffi erstmal so lange hinten hinschieben, bis wir sie erreicht haben telefonisch? Ruft da überhaupt einer an? Oder ja. So? Immer der fragt wohl. Ja, im Ernstfall müssen wir es vertagen. Am Wochenende sehen wir uns ja und dann können wir diese ganzen Dinge dann ja auch noch ansprechen. Gut, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Was sagst du denn, Christian? Ja, wenn keiner anruft, dann wird das so sein. Sonst rufe ich eben an. Ist ja auch kein Problem. Dann mache ich das jetzt. Außerdem, wir haben keine Sitzung am Wochenende. Wir können ja nichts beschließen. Ja, aber ich kann jetzt von meinem Handy aus nicht anrufen, weil der Betrag da drauf dann doch sehr gering ist. Das. Christian macht ja. Übrigens, Ali, hat man dir mitgeteilt, dass ich das Handy hinterlegt habe? Nein. Oh, okay. Ich hatte gedacht, du bringst das jetzt am Wochenende dann mit. Ich habe das schon lange nicht mehr. Yay. Hey, ich bin nicht derjenige, der diese komischen Lines anruft im Moment. Was? Also, falls da irgendeine komische Rechnung kommt. Was? So, ich habe gerade eben mit Steffi telefoniert und die hat wohl auch versucht, dort diesen Bauunternehmer zu erreichen, hat das aber wohl nicht geschafft, deswegen gibt es an der Stelle nichts Neues. Hatte denn irgendwer mit Andreas jetzt gesprochen? Wie letzte Woche. Ich habe nur letzte Woche verstanden. In der letzte Woche war er über die, über das Ding hier, na wie heißt das? Wortfindungsstörung. Über die Bridge? Genau, die Brücke, darüber war er im Mumble. Okay. Okay, also geht's weiter, ne? Ja. Okay, da müssen wir den Antrag vertagen. Wunderbar. Dann abstimmen drüber. Ja, genau. Möchtest du anfangen? Ja, dafür. Das bin ich auch, Carsten. Wofür? Das zu vertagen. Ach so, ja, müssen wir wohl. Maya? Ich bin auch dafür. Paki? Okay, ich höre da gerade nichts. Sasa? Ja, dafür vertagen. Ich glaube, dann warten wir jetzt gerade hier nicht auf Paki. Der scheint schon wieder geflogen zu sein. Ja, aber die Anzahl der Stimmen reicht ja gerade. Außerdem ist das ja jetzt nicht so super kritisch. Also einmal mehr vertagt. Es folgt der nächste Antrag, der Antrag ohne Nummer. Antrag auf eine Plakatkarte. Den würde ich gerne zurückziehen. Okay, damit existiert der nicht mehr. Trage ich dann einfach unter Antragsstatus zurückgezogen ein, oder wie macht man das? Jo. Ja, stimmt, oder? Ja. Nee, da nicht. In dem einen Fall behandelt, bitte. Trolling Deluxe. Okay, so, mal gucken. Paki hat den Server verlassen, der ist bestimmt gleich wieder da. Ansonsten kommen wir zum nächsten Antrag. Das ist der Antrag mit der Nummer 82238. Antrag der AG Technik zum Thema Firewall, beziehungsweise Off-Site Location. Mhm. Ja, also ich glaube, thematisch ist ja soweit schon durchgesprochen. Oder richtig, da wollte uns die Steffi nur ein Feedback geben, wie das finanziell aussieht, ob wir uns das leisten können. Aber Steffi ist ja wiederum nicht da. Hey, Christian, rufst du an? Ja. Das könnte eigentlich auch fast eine Live-Schalte sein irgendwie, ne? Ja, könnt ihr mal kurz gucken, ob wir sie sonst noch irgendwo brauchen. Nur mal kurz drüber gucken. Ja, könnte sein bei dem CSD-Antrag, dass wir sie da auch nochmal brauchen. Wegen der Summe. Oder bei der Hoheit der Bankvollmacht. Ich wollte gerade sagen, Bankvollmacht ist auch noch so ein Thema, nächstes Ticket. Eigentlich sollte Steffi eigentlich nur auftauchen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Okay, sollen wir bei diesen längeren Pausen irgendwie Fahrstuhlmusik jetzt spielen oder irgendetwas? Auf jeden Fall, gerne. Also nee, jetzt nein, einfach nichts sagen, weil das wird nachher super rausgeschnitten, unser Schweigen. Dann ist das nämlich alles schön zusammen. Das Dumme ist, das Schweigen ist jetzt vorbei, da mein Gespräch mit Steffi gerade vorbei ist. Also, diesem Antrag kann aus Kostengründen zugestimmt werden, wenn wir das mögen. Oder aus Kostensicht. Okay. Mehr Infos gibt's nicht? Ich habe jetzt mir nicht irgendwie den kompletten Budgetplan durchs Telefon diktieren lassen, sondern nur gefragt, ob das in diesem Punkt jedenfalls so in Ordnung geht. Alles andere müssen wir dann wohl mit Steffi bei sich bietender Gelegenheit klären. Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch ansonsten einigermaßen witzlos, wenn sie sich eigentlich von der Sitzung abmeldet, die Sitzung aber dann doch über mein Telefon dann hier doch mitführt. Also das ist ja auch dann nicht so richtig zielführend. Ich habe das Vorbesprochene nicht mitbekommen. Ich war gerade wieder rausgeflogen. Ah, ja, aber es reicht mir dann auch als Begründung. Dank dir. Okay, jetzt habe ich hier aus der Technik einige Teilnehmer im Sprechenraum. Jetzt ist die Frage, ist dieser Antrag so noch irgendwie erklärungsbedürftig oder können wir den so abstimmen? Wurde bereits schon einmal erklärt. Ja, habt ihr noch Fragen dazu? Also das wurde ja oft alles recht ausführlich erklärt, sodass ich das sogar als Technik-Dummy verstanden, die Notwendigkeit dahinter verstanden habe. Also von mir aus brauchen wir das jetzt nicht. Okay, wenn ich ansonsten hier keine weiteren Fragen habe, ich meine, bei der Summe darf man schon mal nachfragen, ob noch Fragen bestehen. Eine Frage, Christian, wenn ich jetzt mal so ins Pad schaue, ich habe damals mit abgestimmt, meine Stimme steht aber nicht im Pad. Das war die Sitzung davor, wo du nicht wieder, die letzte Sitzung warst du nicht dabei, Ali. Ach so, okay, wurde das nochmal abgestimmt? Nee, das wurde vertagt nochmal. Ah, okay, das erklärt's. Ihr habt nichts gehört. So, jetzt möchte ich aber gleich was hören, denn dann stimmen wir ab hinsichtlich dieses Antrags. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? Moment, über welches Modul wird dann abgestimmt? Das Modul zweite 1, dann. Modul 1 ist, habt ihr schon entschieden, das wäre Modul 2a und 2b. Genau. Können wir nochmal für den Stream bitte vorlesen, 2a und 2b? Kannst du gerne machen, ja. Wenn du gesagt hast, ich kann es machen, nee, leider nicht. Ich bin zwar in dem Pad drin, aber ich kann irgendwie nichts weiter unten sehen. Ich muss jetzt auch zugeben, Modul 2, A und B sind da nicht hinterlegt. Doch, schon. Also es geht um Modul 2a, Backup-Server, Delta-Computer-Backup-Server, das ist das Ticket 81871, Bruttopreis, was haben wir hier, 4.867,10 €, einmalige Anschaffungskosten wären dann insgesamt 9.760,34 €, sowie für den Server das folgende Housing zu vereinbaren. Modul 2b ist das Housing. Bei Connecting Bytes in Kambach, das Housing hat die Ticketnummer 81632, Bruttopreis pro Monat 201,11 €. Wobei bei den einmaligen Anschaffungskosten das Modul 1, was wir schon bereits beschlossen haben, mit drin ist. Ja, das genau. So, da kommen jetzt nur die 4.867,10 € dazu und dann der monatliche Betrag 201,11 €. Sowie unter Umständen zusätzliche Traffickosten von weiteren 23,80 € pro Terabyte. Alle Preise brutto. Okay, dann könnten wir zur Abstimmung kommen, Ali. Stopp nochmal. Stimmt ihr Modul 2a und 2b dann zusammen ab? Wenn, ja. Wenn es keinen anderslautenden Antrag gibt, machen wir das. Okay, ich bin dafür. Das bin ich auch. Carsten? Ja. Maja? Ja. Bucky? Ja. Sasa? Dafür. Okay, dann kommen wir zum Ticket mit der Nummer 82335. Das ist die Erteilung einer einer Kontenvollmacht. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Und da ging es darum, Carsten, das große Glück der Vollmachtbeauftragung, was auch immer, zuzuteilen, wenn ich mich recht erinnere, ne? Und der war nicht da. Und deshalb konnten wir ihn nicht fragen. Oder wie war das? Habe ich das richtig im Kopf? Das hast du völlig richtig im Kopf. Yay. Und wer hat das Zeug geraucht, was dazu geführt hat? War das ernsthafte Kritik, oder? Ja, das war wirklich so gemeint. Das würde bedeuten, ich müsste ins Finanzteam. Nein. Okay. Ich würde auch vorschlagen, dass wir das vielleicht auch am Wochenende mal bespielen und vertagen für heute. Ja, also nochmal zurück. Wir können nochmal drei Sätze drüber sprechen. Die Idee, von wem kam die Idee? Das ist ein Antrag, der gestellt wurde. Nein. Wer hat die Idee gehabt, mich dafür auszusuchen? Das weiß ich nicht mal. Moment, hat nicht funktioniert. Machst du das wirklich davon abhängig, oder? Nee, ich frage nur, weil derjenige muss ja wissen, dass der diese zweite Vollmacht bekommt, derjenige muss Einblick haben, was für Rechnungen da laufen. Derjenige muss wissen, ob das Budget existiert. Derjenige muss wissen, ob alles soweit fertig ist, dass er es auch wirklich überweisen kann, weil wenn Geld überwiesen, dann ist das Zeug weg. Ja? Also der muss wirklich tief da rein in dieses Finanzteam. Oder das Finanzteam ist so aufgebaut, das weiß ich jetzt nicht, dass alles mundgerecht serviert wird, einer dann nochmal nickt und oder zwei nochmal drüber gucken und sagen, hey, das ist wirklich so. Und dass dann quasi derjenige, der die zweite Kontovollmacht hat, nur noch die Transaktion ausführt. Das zweite Szenario klingt zum einen recht plausibel und zum anderen so, als könnte man das so machen, oder? Also sowas, ich habe es jetzt ja nur in Neuss mitgekriegt, weil ich mich da nachher so da ein bisschen zurückgezogen habe und andere Dinge tue. Da gibt es auf jeden Fall in dem Schatzmeister-Team nochmal speziell Leute, die sich zukünftig da um die Rechnung kümmern sollen und ihr das quasi vorbereiten sollen, dass sie nur noch die Zahlung rausschicken muss. Inwieweit das jetzt aber fortgeschritten ist, weiß ich nicht. Also das ist nur mein Stand aus Neuss, der jetzt auch schon her ist. Darf ich? Ja, gerne. Also oh, sorry, Christian. Ja. Ich bin ja in dem Schatzmeister-Team und habe das halt auch im RT ein bisschen mitverfolgt, weil ich jetzt nicht direkt im Zahlungswesen bisher direkt mit drin war. Momentan ist es allerdings tatsächlich so, dass wir gerade zwei, drei Leute haben, die da speziell drauf achten, die halt immer gucken, wenn ein Ticket kommt, ist die Rechnung dazu da, ist die schon eingescannt, beziehungsweise zumindest als E-Mail da, wann ist das Datum und zu dem das überwiesen sein soll und so weiter und so fort. Und das wird dann im Prinzip soweit fertig gemacht, wenn möglich und wenn keine Rückfragen sind, dass Steffi das dann nur noch abnicken muss. Es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, wo irgendwelche Sonderregelungen sind, aber ansonsten wird das so gemacht, dass wir halt die ganze Kommunikation machen, dass die Sachen da sind und dass Steffi dann nur noch gucken muss, jo, ist alles da, Rechnung ist da, überweisen, Ende der Gelände. Also ich würde behaupten, das ist so machbar. Die einzige Person, die da jetzt noch so drin wäre, die mir noch einfallen würde, aber ich möchte sie nicht in Teufels Küche bringen, ich sag's trotzdem mal, wäre halt Claudia, weil die da auch sehr weit drin steckt in dem Thema. Okay, das heißt, wir werden uns, ich werde mir das mal am Wochenende von Steffi erklären lassen, wie sie sich das so gedacht hat, wie man das eventuell machen kann. Würde an dieser Stelle allerdings tatsächlich sagen, nein, erstmal, weil ich keine Ahnung habe, wie die Strukturen da sind und das erst kennenlernen möchte und einschätzen möchte, ob das handelbar ist einfach. Wollen wir das vertagen? Ja. Ja, also ich würde es ohne Steffi auch nicht abstimmen. Okay, dann frage ich nochmal der Reihe nach durch. Ali? Dafür. Ich auch. Carsten? Ja. Maja? Jo. Papi? Jo. Sasa? Jo. Okay, wunderbar, dann ist das vertagt. Ja, das nächste ist dann... Ganz kurz bitte? Ja, bitte. Ich brauche nur ganz kurz. Ja, sagst du kurz, dann Bescheid, wenn du fertig bist. Ja. Okay, danke. So, dann haben wir das Ticket mit der Nummer 83063, Antrag auf Unterstützung für antiprison.eu und Klage vor dem EUGH. EuGH, ne? Ja. Antragsteller ist Paki. Paki. Jo, Moment. Ich muss kurz wieder runterscrollen. Ich habe hier irgendwie dann wieder einen neuen Reload. Paki, sagt ihr mir kurz eine Zeile? 237. 227, ja, okay, oder? Ja, damit sind wir im Übrigen aus der Wiedervorlage raus, sondern jetzt bei den, in Anführungszeichen, frischen Anträgen. Also es geht da, wie man ja nachlesen kann, um diese Anti-Prison-Geschichte internationaler Piratenparteien, beziehungsweise vieler Piratenparteien, die sowohl Bundesebene als auch Landesebene sich da als Unterzeichner drunter geschrieben haben. Und da wir ein relativ großer Landesverband sind, der mit Sicherheit einige der internationalen Piratenparteien an Mitgliedern in der Größe auf jeden Fall übertrifft, war meine Idee eben, dass wir da ein Zeichen setzen und unser Logo da drunter packen und ja, damit auch unseren Mitgliedern da gerecht werden. Ich betreue die Facebook-Seite, ich sehe die Mailinglisten überall, gibt's keinerlei Kritik da gegen unser Vorgehen und unsere Statements gegen Prism, gegen Überwachung. Insofern halte ich das irgendwie für selbstverständlich, dass da unser Logo drunter steht. Gibt es hier jemanden, der das nicht für selbstverständlich hält und das in Frage stellen möchte? Alex, du bist gespannt. Ja, ich habe eine Frage. Der Bundesverband, ist der da auch aktiv? Weil wenn der schon aktiv ist, warum muss der Landesverband dann noch extra? Der ist aktiv. Nichtsdestotrotz... halte ich es auch für wichtig, dass die Länder da vertreten sind. Also zum Beispiel Florida ist da drunter, Katalanien aus Spanien ist drunter. Und ja, aber denke, diese beiden, viele mehr also wenn wir die Struktur USA anschauen, dann ist da noch kein flächendeckender, über alle Bundesstaaten vertretene Piratenpartei da. Und Katalanien, Spanien, da spielt wahrscheinlich der Nationalismus eine Rolle. Aber ich glaube, dass wir hier trotz unseres föderalen Prinzips hier in der Bundesrepublik doch sagen, okay, wir treten als eine Piratenpartei Deutschland auf. Ist es denn schädlich, wenn wir als Landesverband das trotzdem einzeln nochmal mit unterstützen? Das vielleicht nicht, aber frage ich mich nur, ob wir dann nicht dem Bund wieder irgendwie rechts überholen wollen. Also ich habe extra mit dem Antrag gewartet, bis der Bund drauf ist. Ich habe auch mit einigen aus dem Bundesvorstand telefoniert und die hatten nichts dagegen. Okay, alles klar, dann sind meine Bedenken ausgeräumt. Das Ding ist, da kommt noch was hinzu, das ihr vielleicht so nicht auf dem Schirm habt. Ich habe für die Zukunft, also vor allem auch für die Europawahl, vor, eine Beauftragung für einen internationalen Koordinator in NRW auszuschreiben, der sich darum kümmert, die Vernetzung anzustoßen zu den anderen europäischen Piratenparteien im europäischen Nachbarländern. Und da halte ich es halt auch für gut, dass wir da einfach unser Logo haben, dass die Leute sehen, okay, hier ist eine eigenständige Piratenpartei, die halt eben auch nochmal auf Länderebene guckt, dass man vernetzt und so weiter. Also es gibt unter anderem dieses Projekt der Städtepartnerschaften, wo Piraten sich untereinander einfach helfen und supporten. Ja, viele in NRW haben halt auch Kontakt zu den niederländischen und belgischen Nachbarn oder auch zu den Luxemburgern. Und das würde ich ganz gerne so, ich sag mal, als kleinere Einheit unter dem Bund ja auch so kommunizieren. Also wir sind nun mal mit weltweit der stärkste Landesverband der Piratenparteien, wenn man sich mit den anderen vergleicht. Und das soll jetzt nicht so heißen, dass wir da irgendwie Macht ausüben wollen oder unsere Einflüsse geltend machen wollen, sondern eher so, hey, schaut mal, wir sind hier, wir sind viele Leute und ja, man sollte uns einfach kennen. So. Okay, besteht da noch weiterer Diskussionsbedarf? Offenbar ist das nicht so, obwohl, achso, Björn, ich weiß nicht, warum du noch im Sprechraum bist, du möchtest aber nichts sagen, ne? Okay, okay, dann können wir das ja abstimmen. Wer ist denn dafür? Ali? Dafür. Das bin ich auch. Carsten? Ja. Maja? Dafür. Ja, Paki sehr wahrscheinlich auch, ne? Ja, klar. Sarah? Natürlich, dafür. Sehr gut. Okay, dann werde ich den zuständigen Leuten da eine E-Mail schicken und das Logo in der Auflösung, wie sie da auch so ungefähr ist. Und dann gucke ich mal, was da in Reaktion kommt. Sage ich dann in der nächsten Sitzung Bescheid, ob die unser Logo überhaupt wollen. Yay. Ich denke mal schon. Okay, dann könnten wir zum nächsten Punkt kommen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der Antragsteller da ist. Der hatte mich nämlich vorhin angerufen. Ansonsten würde ich darum bitten, den Antrag zurückzustellen. Den könnte ja auch einen Unterstützer vorstellen. Oder, also der Peter ist er jetzt, ne? Der hat mir gerade auch geschrieben, dass er erst um halb oder so kommt. Also da wir bis dahin ja nicht durch sein werden, würde ich ihm gönnen, die Fragen, die wir unter Umständen an ihn richten werden, selbst zu beantworten. Ist das okay? Okay. Ja, dann verschieben wir den oder stellen ihn zurück, bis der Peter da ist. Jo, machen wir so. Ja, wenn keiner jetzt was dagegen hat. Nö. Dann kämen wir zum nächsten. Und zwar ist das das Ticket mit der Nummer 83090. Antrag auf mittelfristiges Anlegen von OVs, also Ortsverbänden im Verwaltungstool. Bin noch dran. Bin noch nicht fertig geworden damit. Ja, aber es gibt ja, das ist ein Antrag, ne? Das heißt, wir könnten diesem Antrag auf dieses mittelfristige Anlegen jetzt zustimmen und du setzt das dann weiter um? Ich setze das mittelfristig weiter um. Ja, so wie es im Antrag steht. Dann setze ich das mittelfristig weiter um. Wunderbar. Sind wir dafür? Also, einmal. Ja, genau, stimmt doch noch dagegen jetzt einfach, dass ich das mittelfristig weiter umsetze. Oh, der Daniel ist da. Uh-huh. Hey, hallo, du. Daniel. Hallo. Wunderbar, du weißt zwar jetzt nicht, worum es geht. Schön, dass du da bist. Wir stimmen jetzt hier kurz was ab. Es geht um den Antrag mit der Nummer 83090, Antrag auf mittelfristiges Anlegen von Ortsverbänden im Verwaltungstool. Carsten macht das ohnehin, deswegen könnten wir dem jetzt gewissermaßen pro forma zustimmen. Ich fange mal unten an. Sasa? Dafür. Paki? Dafür. Maja? Jupp. Daniel, möchtest du mitstimmen? Nein. Okay. Carsten, ich nehme an, du bist dafür? Sollte ich, aber enthalten, egal, ich bin dafür. Okay, das bin ich auch. Ali? Dafür. Okay. Ich bin nicht so lange anwesend. Ich wollte in erster Linie eigentlich auch nur gucken, wo euer Pad versteckt hat, wo man einen Tätigkeitsbericht mal einkippen, aber Maja hat da irgendwie komische Sachen. Warte. Kannst du auch Britta direkt schicken? Ja. Dann tauche ich das nach. Ja. Also, eine halbe Stündchen oder so bin ich da, aber ich bin immer noch ein bisschen sehr durch den Wind. Und wir freuen uns über jede halbe Stunde. Genau. Entschuldigung, darf ich gerade was fragen? Ja. Ich war gerade im Moment mal um die Ecke. Wann soll es verwirklicht werden? Mittelfristig. Was heißt mittelfristig? Kann ich dir jetzt nicht genau sagen, Volker. Mittelfristig ist mittelfristig. Irgendwann, ich bin ja dran, aber nicht jetzt sofort und auch nicht erst nächstes Jahr. Danke. Okay. Dann kommen wir zu einem mehrteiligen Antrag. Wobei mehrteilig noch... Genau, der war alles... Das sind verschiedene Anträge, die waren alle... Ja, bitte? Das sind verschiedene Anträge, die waren aber alle in einem Ticket. Deshalb habe ich die jeweils mit der Ticketnummer unter 1 bis 7 gekennzeichnet. Das sind aber tatsächlich alles einzelne Anträge. Und alles vor KV, ne? Yep. Ich bitte in Zukunft solche Anträge auf einzelne Tickets zu verteilen. Das betrifft also nicht uns hier in unserer Bearbeitung im Request-Tracker, sondern die also entsprechend als einzelne Mails an uns zu senden, damit die eine eigene Ticketnummer bekommen. Das macht die Bearbeitung sehr viel einfacher. Ja, das nur mal kurz an die Antragsteller oder alle, die es noch werden wollen. Ja, dankeschön. Dann kommen wir zum ersten Teil. Das ist die Spende an Bürgerzentrum Schuhfabrik Ahlen. Und ich sehe da oben jemanden im Sprechenraum, der auch als Unterstützer hier eingetragen ist. Ja, genau. Also ich möchte mich auch erstmal entschuldigen, dass das als ein Ticket reingegangen ist. Ja, wir sind noch nicht so lange Büropiraten und noch nicht ganz so geübt und so ist es so passiert. Aber gut, demnächst kommt alles einzeln. Ja, also in diesem Antrag geht es darum, dass wir im letzten Jahr das Bürgerzentrum Schuhfabrik, das ein eingetragener Verein ist, genutzt haben, um dort Stammtische abzuhalten. Wir kriegen dort separate Räume gestellt. Wir haben dort auch schon auf Nachfrage einen Internetzugang bekommen, damit wir am Regio Mumble teilnehmen konnten. Und das alles auch ohne Verzehrzwang und Raummiete. Und die freuen sich aber natürlich, wenn wir dort regelmäßig sind, auch über eine Spende. Regelmäßig, unregelmäßig. Und wir haben besprochen, dass wir gerne für die Nutzung des letzten Jahres, das ist so ein bisschen versandet, wir hatten da schon im letzten Jahr, wollten wir den Antrag gestellt haben, aber hat irgendwie nicht so richtig geklappt, auf jeden Fall 70 Euro spenden wollen. Und und die Kosten sollen natürlich aus dem VKV-Budget bestritten werden. Nur mal kurz eine Frage, VKV können wir doch eigentlich alle abstimmen, da brauchen wir doch gar nicht groß vorstellen und diskutieren, oder? Nö, aber ich meine, Vorstellung ist in Ordnung. Aber wir können sie so abstimmen, ja. Ja, ich habe mal die Frage, wie das mit Spenden aus VKV-Budgets aussieht. Oder generell mit Spenden. Ja, so die können ja gegen eine Spendenquittung ausgestellt werden. Nee, können wir mit Parteigeldern selber spenden? Das ist der Punkt. Und soweit ich weiß, ist das nicht der Fall. Ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil dann theoretisch ständig zwischen zwei Verbänden hin und her gespendet werden könnten. Ja. Ja. Overdrive, wolltest du noch was sagen? Ja, natürlich kann eine Partei auch spenden, nur mit der Spendenquittung nichts anfangen. Ja. Die wird halt nur zum Verbuchen dann, denke ich, gebraucht. Ne? Klar, steuerrechtlich haben wir da keine Vorteile, aber ansonsten. Aber keine Ahnung. Steffi fragen? Also, wenn wir es jetzt nicht klären können, können wir ja auch den Antrag theoretisch jetzt vertagen, in Umlauf packen, wenn wir es wissen und dann abstimmen. So wie ich das sehe, ist das auch nicht zeitkritisch. Jedenfalls steht dort kein bestimmter Termin, zu dem das Ganze entschieden sein muss. Das heißt, wir können also auf jeden Fall nochmal eine entsprechende Erkundigung einholen. Wäre das okay für euch? Ja, sicher. Also wichtig ist, dass es jetzt auf dem Weg ist, zumal das vom letzten Jahr halt jetzt so lange schon gedauert hat und wir jetzt sozusagen erst an die Aufarbeitung gekommen sind. Es ist ja jetzt dann auf dem Weg und wenn das erst nächste Woche, sag ich mal, im Umlauf entschieden ist, ist das sicherlich unkritisch, definitiv. Also mir fällt gerade ein, wir haben vom KV auch schon mal gespendet. Das ging auch, da müssten wir das auch können. Also ja, klar, eigentlich schon. Also wenn ich kurz was sagen darf, das ist eine ganz normale Ausgabe, bloß dass es keine Gegenleistung dazu gibt. Und da es nach Satzung dem Vorstand nur obliegt, zuzustimmen, es sei denn, es gibt gravierende Bedenken, dann solltet ihr auch in der Lage sein, darüber abzustimmen, ohne Rücksprache mit Steffi zu halten. Ja, wann ist rechtlich da gerade nicht so ganz sicher, aber ich habe gerade noch mal überlegt und wir haben vom KV, wie gesagt, auch schon mal gespendet und das war auch kein Ding, dann können wir das ja auch dann beschließen. Da es aber ja eine Gegenleistung gibt, die gegeben worden ist, ist eben die Frage, die man mit Steffi nochmal klären sollte, ob der Verein nicht eine Rechnung schreibt für die Nutzung der Räume, was dann im Endeffekt... Wenn wir hier über eine Spende abstimmen, hat es keine Gegenleistung gegeben, definitiv nicht. Nein, eine Rechnung werden sie uns nicht stellen. Würden wir auch gar nicht benötigen. Also wie gesagt, also im KV haben wir auch eine Spende getätigt. Also Christian meint was anderes. Christian meint halt, wenn das eine Spende ist, darf es dafür auch keine Gegenleistung gegeben haben. Danke, Carsten. Ja, also ich kann den Ansatz da verstehen, aber entweder wir arbeiten hier dann sauber mit dieser Sache oder ja, das wird so nichts. Wir können das gerne abstimmen, wenn ihr möchtet. Oder gibt es dazu weiteren Diskussionsbedarf? Ich sehe noch so viele im Sprechenraum. Ja, ich wollte halt nochmal darauf hinweisen, dass das problematisch sein könnte, weil eben so eine Spendenkaskade damit entsteht. Also ich spende dem Piraten 70 Euro, wenn diese den Verein XY 70 Euro spenden. Könnte halt kritisch sein. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum spendet man dann nicht direkt? Das verstehe ich nicht so ganz. Weil man damit 70 Euro Spendeneinnahme bei den Piraten generieren würde. Macht was auf dem, das hat was mit der Parteienfinanzierung zu tun. Ja, aber ja, das halte ich irgendwie für einen schlechten Hack, ehrlich gesagt. Nein, der geht auch nicht, dieser Hack. Das haben wir schon mal diskutiert. Das war in Duisburg für Leuchtfeuer oder sowas. Irgendwas war das und das sollte genauso gemacht werden. Spenden in der Dose einsammeln, an Infostand über die Piratenschleusen weitergeben an diese, an diesen Verein und das geht nicht. Welcher Teil ging denn da nicht? Was hat jetzt, inwiefern hat das jetzt eine Wirkung auf den Antrag? Es geht nicht, dass wir diese Spende entgegennehmen. Wenn wir eine Spende kriegen, ist die für unsere politische Arbeit. Das heißt, wir kaufen dafür Flyer oder irgendwas halt. Aber das ist nicht dafür gedacht, dass wir diese Spende entgegennehmen und diese Spende weiterreichen eins zu eins. Das geht nicht. Okay, ja, das ist nämlich der Fall. Also genau. Können wir das beschließen oder dagegen stimmen, wenn jemand das nicht möchte? Ja, sehe ich das richtig? Okay, dann fange ich nochmal unten an. Wer ist denn dafür? Sasson? Dafür. Paki? Ich bin dagegen. Maya? Dafür. Daniel? Da ich auch gerne die Rücksprache erstmal halten würde, erstmal dagegen. Carsten? No. Ich bin auch dagegen. Ali? Ich enthalte mich. Müssen wir den Antrag denn dann hiermit als abgelehnt und nochmal neu stellen, wenn wir ihn dann nochmal per Umlauf nach Rücksprache mit Steffi machen wollen? Oder wie machen wir das? Also zum einen solltet ihr die Ablehnung jetzt sorgfältig begründen, weil ihr sonst der Satzung nicht nachkommt, weil nach der müsst ihr zustimmen, also sollt ihr zustimmen. Und dann haben die natürlich auch die Möglichkeit, gegen eure Entscheidung Mittel einzulegen. Ja, natürlich. Mittel einlegen kann man gegen jedwede Entscheidung. Das ist gar nicht die Frage. Aber danke nochmal für den Hinweis. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir da auf jeden Fall nochmal Steffi fragen sollten, ob das so in Ordnung geht. Und das ist für mich der Grund gewesen, das zunächst einmal abzulehnen. Das hat aber nichts mit dem konkreten Zweck zu tun, sondern mit Spenden auf diese Art und Weise ganz allgemein. Nur mal so, wir haben das Ding jetzt gerade abgestimmt, ne? Also aufmachen ist da nicht mehr. Jetzt müssen wir jetzt begründen wir das und dann wird entweder was dagegen gesagt vom VKV oder es wird akzeptiert. Naja, aber eine Begründung zu liefern halte ich also für durchaus berechtigt, ne? Also da kann ich Alex nur recht geben, sowas will gut begründet sein und ich habe das für meinen Teil jetzt eben gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand anders noch etwas ergänzen möchte. Ich halte das für eine Spendendurchreiche, nichts anderes. Also das ist etwas, was gar nicht geht, was wir nicht anfangen dürfen. Mir wird gerade gesagt, man versteht mich so schlecht. Ich werde mal kurz hier mein Mikro etwas hochdrehen. So, ich hoffe, es ist jetzt besser. Ja, du bist echt lauter. Ist mir persönlich ein bisschen zu laut. Können Sie leiser drehen? Wenn das ernst gemeint war, könnte ich das machen. Nein. Um Gottes Willen. Ja, ich weiß es nicht. Ich höre mich ja so selbst reden und nicht über den Lautsprecher oder so. Deswegen weiß ich das nicht. Okay, gut. Dann lasse ich das so. Ja, also ich bin dafür, dass wir das jetzt erstmal nochmal irgendwie klären. Und dann kann man dem VKV ja nochmal oder den Antragstellern ja nochmal irgendwie eine Nachricht zukommen lassen, wenn sich das geklärt haben sollte, dass sie dann also bitte diesen Antrag nochmal stellen, wenn von Steffis Seite da irgendwie keine Bedenken bestehen. Carstens Bedenken scheinen ja noch grundsätzlicher zu sein. Ich würde es wahrscheinlich davon abhängig machen, ob Steffi dem zustimmen wird oder nicht. So, gilt das Gleiche dann jetzt auch für Teil 2? Kommen wir zu Teil 2. Das ist noch immer der zweite Teil von Ticket 82999. Spende an Bürgerzentrum Schuhfabrik Aalen. Soll ich da jetzt auch nochmal was zu sagen? Also es betrifft eigentlich das Gleiche, nur dieses Jahr mal für das Jahr 2013. Jetzt haben wir dieses Jahr, haben wir das eben auch schon mal benutzt. Dort haben wir den Film Water Makes Money zeigen dürfen. Hat man uns entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Wir würden das gerne auch nochmal für den Bundestagswahlkampf nutzen. So sieht das aus. Also wollen wir uns an der Stelle nicht einfach machen, dass du den Teil erstmal zurückziehst und nochmal neu einreichst? Oder so den Vertrag? Ich würde sagen, wenn ihr euch nicht einig seid, was damit jetzt geschehen soll, würde ich sagen, ihr solltet beschließen, dass ihr beide Anteile vertagt, um Rücksprache mit Steffi zu halten. Ansonsten möchte ich gerne wirklich eine wirklich begründete Absage, warum das von euch abgelehnt wird. Und dann können wir überlegen, ob wir das nicht anzweifeln. Okay, die Option haben wir so nicht mehr. Wir können tatsächlich die nicht beide vertagen, weil einen haben wir abgelehnt. Okay, dann ist die Frage, wie wir mit dem zweiten jetzt umgehen. Vertagen. Also hätte ich mit dem ersten auch schon so getan. Ich bin eigentlich da gerade von einem anderen Ergebnis ausgegangen. Ich sage genau wieder abstimmen. Ich würde wieder dagegen stimmen. Das ist ja jetzt nicht etwas, was kaputt gegangen ist, aber wie inkonsequent ist denn das, wenn wir das Ding jetzt vertagen? Wir müssen es klären. Ich bin immer noch der Meinung, dass es eine Spendendurchreiche nicht geht. Gut, und wenn die nicht geht, sollten wir das zumindest so dokumentieren für uns als Vorstand, dass wir auch so einer Durchreiche nicht zustimmen würden. Wenn wir nochmal Rücksprache nehmen, okay, aber ich würde es erstmal ablehnen. Da wir uns nicht ausschließlich nur aus Spenden finanzieren, sehe ich das da ein Stück weit anders. Ich finde tendenziell eher vertagen. Okay, dann frage ich jetzt ab, Entschuldigung, dann frage ich jetzt ab, ob wir uns dort vertagen. Ich beginne mal bei Ali. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Das erste wurde die Frage, Entschuldigung, die Frage ist jetzt, ob wir uns vertagen oder ob wir dort eine Entscheidung treffen wollen. Darum geht es jetzt. Ja, oder besteht da noch weiterer Erklärungsbedarf zuvor? Ich bin jetzt ein bisschen irritiert und enthalte mich jetzt mal kurz. Okay, also ich wäre mit deiner Vertagung einverstanden. Carsten? Entscheidung. Daniel? Entschuldigung, Carsten, was war das dann? Entscheidung. Also wir, so wie ich verstanden habe, diskutieren wir gerade, ob wir vertagen oder eine Entscheidung herbeiführen. Ich sage Entscheidung. Also stimmst du gegen den Antrag auf Vertagung? Hast du ihn so gestellt, Christian? Nein, ich wollte, Entschuldigung, Britta, du notierst das schon eifrig mit im Protokoll. Ne? Ich wollte erst einmal nur die Frage stellen, was wir jetzt gleich abstimmen. Entweder die Vertagung oder aber eben eine Entscheidung. Ja, darum ging es mir jetzt gerade. Ali konnte sich da noch nicht festlegen. Ich wäre für eine Vertagung. Carsten ist offenbar für eine Entscheidung. Daniel? Leider hat Carsten ja irgendwie recht. Wir können nicht den einen behandeln und den anderen vertagen. Also in dem Fall will ich jetzt auch für entscheiden. Das müssen wir zusammen machen, finde ich. Ja, und das ist der Punkt, was mich jetzt ein bisschen irritiert hat. Also ich begrüße das, was Alexander da gerade geschrieben hat. Das ist eine Sache, die sollten wir echt mal klären lassen, dass das ein für alle mal klar ist. Das ist eine wichtige Entscheidung, weil ich mich da gerade was Parteienfinanzierung angeht, nicht auf diesen Vorwurf bringen lassen muss, von wegen, wir würden hier Spenden durchschleusen an andere Vereine oder so. Das müssen wir klar trennen, da müssen wir aufpassen. Und das finde ich schon nicht so unerheblich. Okay, ich fahre mit meiner Frage fort. Maya? Ja, dann werde ich auch entscheiden. Paki? Ich auch. Dagegen. Sasa? Ich auch. Okay, dann geht es jetzt darum, eine Entscheidung zu treffen. Gibt es da noch irgendetwas zu diskutieren? Sonst frage ich auch einfach nur ab. Dann frage ich ab. Ali, bist du für den Antrag? Immer noch Enthaltung. Okay, ich bin dagegen dann. Carsten? Dagegen. Daniel?